super billig. Ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher, Teleruf an Radio APO-W, Weserstraße zwischen Reuterstraße und Friedelstraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zahlreiche Werbeschilder von Zeitschriften und Tageszeitungen, unter anderem drei Schilder vom Berliner Kurier, ein Schild von der Tageszeitung, ein Schild der Zweiten Hand, ein Schild der Frankfurter Rundschau, ein Schild der BZ, ein Schild der Bildzeitung, ein Langleseschild, ein Schild der Zweiten Hand, ein Schild von Hürriyet, ein Schild von Hör zu, zwei Schilder von Spiegel, eins vom Tagesspiegel, ein Schild der Super Illu, ein Schild von Focus, ein weiteres Schild von Super Illu und Bunte, ein weiteres Schild von Hürriyet sowie ein Schild von City Berlin. Also der Bürgersteig hier, in dessen Territorium sich der Fernsprecher befindet, ist hier eingekreist von Hinweisschildern für Zeitungen und Zeitschriften. Dies bedeutet natürlich auch, dass hier der Kiosk, in dessen Wand dieser Fernsprecher befestigt ist, wieder geöffnet hat. Das heißt, die Kioskbetreiber, die hier den Berichterstatter misstrauisch aus der Distanz betrachten, wieder geöffnet hat. Der Urlaub ist vorbei und so kann also der Bürgersteig hier wieder mit Werbeschildern gepflastert werden. Wirklich ein sehr interessantes Bild. 3 Milliarden Werbeschilder für Zeitungen. Ansonsten, außer hier links neben dem Fernsprecher, eine kleine, ich möchte nicht sagen Parkanlage, aber eine hinter einem Drahtgitterzaun gelegener Grünbereich, der mit relativ viel Müll angefüllt ist, und unter anderem einem, von weitem sieht es aus wie ein grüner Sack und ein rotes Nikolauskostüm. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht schwer danach aus. Ansonsten, außer einer Fahrradständer vor dem Kiosk, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.